Indes schritten zwischen den beiden Reihen gewichtige Herren einher, begutachteten jedes Tier, hielten mit leiser Stimme Rat. Einer von ihnen, der bedeutender wirkte, schrieb beim Gehen Notizen in ein Buch. Es war der Juryvorsitzende, Monsieur Desroseraies de la Panville. Sowie er Rodolphe erblickte, lief er eilig dabei und sagte lächelnd in freundlichem Ton: »Wie, Monsieur Boulanger, Sie wollen uns im Stich lassen?« Rodolphe beteuerte, er werde gleich kommen. Doch als der Vorsitzende entschwunden war: »Oh nein«, meinte er, »das tue ich gewiss nicht. Ihre Gesellschaft ist mir lieber als seine.« Und obwohl er über die Landwirtschaftsausstellung spöttelte, zeigte Rodolphe, um schneller durchzukommen, dem Gendarmen sein blaues Schild und blieb zuweilen sogar vor einem schönen Exemplar stehen, das Madame Bovary nicht im geringsten bewunderte. Er merkte es und begann sich über die Damen aus Yonville zu mokieren wegen ihrer Kleidung. Dann entschuldigte er sich ob der Nachlässigkeit seiner eigenen. Sie zeigte jenes Durcheinander aus Gewöhnlichem und Erlesenem, in dem der kleine Mann gemeinhin den Beweis für ein exzentrisches Leben zu erkennen glaubt, für Zügellosigkeit der Gefühle, Diktatur der Kunst und stets auch eine gewisse Verachtung der gesellschaftlichen Regeln, was ihn besticht oder erzürnt. So bauschte sich bei jedem Windstoß das Batisthemd mit den plissierten Manschetten im Ausschnitt seiner Weste aus grauem Drillig, und die breit gestreifte Hose enthüllte an den Knöcheln seine Nankingstiefeletten mit Lacklederschaft. Sie glänzten so sehr, dass sich Grashalme in ihnen spiegelten. Er trat damit den Pferdeäpfel, eine Hand an der Westentasche und den Strohhut schräg auf dem Kopf. »Außerdem«, setzte er hinzu, »wenn man auf dem Lande wohnt, ist alle Mühe vergeblich«, sagte Emma. »Das ist wahr«, erwiderte Rodolphe. »Denken Sie nur, keiner dieser guten Leute ist imstande, die Eleganz eines Fracks zu begreifen.« Dann sprachen sie über die Mittelmäßigkeit der Provinz, über Existenzen, die hier erstickten, Illusionen, die hier verloren gingen. »Darum«, sagte Rodolphe, »versinke ich ja in Traurigkeit.« »Sie?« fragte Madame Bovary überrascht. »Und ich habe Sie für sehr fröhlich gehalten.« »Ach, ja, dem Anschein nach, weil ich es verstehe, in Gesellschaft die Maske des Spaßvogels aufzusetzen. Doch wie oft habe ich mir beim Anblick eines Friedhofs im Mondenschein schon gesagt, ich sollte mich vielleicht besser zu den Schlafenden legen.« »Oh, und Ihre Freunde?« meinte sie. »An die denken Sie nicht?« »Meine Freunde? Welche denn? Habe ich Freunde? Wer schert sich um mich?« Und er begleitete seine letzten Worte mit einer Art leisem Pfiff. Doch sie mussten für einen Augenblick auseinandertreten wegen hochaufgestapelter Stühle, die ein Mann hinter ihnen hertrug. Er war so beladen, dass man nur die Spitzen seiner Holzpantinen sah und die Enden seiner weit ausgestreckten Arme. Es war Lestiboudois, der Totengräber, der die Kirchenstühle durch die Menschenmasse schleppte. Einfallsreich in allem, was seine Interessen betraf, hatte er diesen Weg gefunden, aus der Landwirtschaftsausstellung Vorteil zu schlagen. Und seine Idee hatte Erfolg, denn er wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Den Dorfbewohnern war heiß, sie rissen sich um diese Sitzgelegenheiten, deren Stroh nach Weihrauch duftete, und sie ruhten an den von Kerzenwachs vertröpfelten mächtigen Rückenlehnen mit einer gewissen Ehrfurcht. Madame Bovary nahm wieder Rodolphes Arm. Er fuhr fort, als spräche er zu sich selbst. »Ja, so vieles hat mir gefehlt, immer allein. Ach, hätte ich nur ein Ziel gehabt im Leben, wäre ich einer Liebe begegnet, hätte ich jemanden gefunden. Oh, ich hätte alle Energie aufgewandt, zu der ich fähig bin. Ich hätte alle Hindernisse überwunden, alle Ketten gesprengt. Dennoch scheint mir«, sagte Emma, »dass Sie nicht zu beklagen sind.« »Ach, finden Sie?« fragte Rodolphe. »Immerhin«, begann sie von neuem, »Sie sind frei.« Sie zögerte. »Reich?« »Verspotten Sie mich nicht«, antwortete er. und sie schwor, sie verspotte ihn keineswegs. Da krachte ein Kanonenschlag. Sogleich drängte alles wild durcheinander in Richtung Dorf. Es war blinder Alarm. Der Herr Präfekt erschien keineswegs. Und die Mitglieder der Jury waren in großer Verlegenheit, denn sie wussten nicht, ob sie die Veranstaltung eröffnen sollten oder noch weiter zuwarten. Endlich näherte sich vom anderen Ende des Platzes eine große Mietdroschke, gezogen von zwei mageren Pferden, denen ein Kutscher mit weißem Hut tüchtig die Peitsche gab. Binet konnte gerade noch brüllen, »An die Waffen!« und desgleichen der Oberst. Alles lief zu den Gewehrpyramiden, alles rannte, manch einer vergaß sogar seinen Kragen. Die Equipage des Präfekten schien diese Verwirrung jedoch zu ahnen, und die beiden zusammengekoppelten Rösser kamen an ihrer Deichselkette watschelnd genau in dem Augenblick gemächlich vor die Säulenhalle des Rathauses getrabt, als Nationalgarde und Feuerwehr aufmarschierten, samt Trommelwirbel und zackigem Schritt. »Richt euch!« brüllte Binet. »Stillgestanden«, brüllte der Oberst, »links um!« Und nach einem Präsentieren, bei dem das aufeinanderfolgende Klacken der Gewehrringe schepperte wie ein Kupferkessel, der die Treppe hinunterhüpft, setzten alle ihre Gewehre ab. Nun sah man der Karosse einen Herrn in kurzem Rock mit Silberstickerei entsteigen, kahle Stirn auf dem Hinterhaupt ein Toupet, bleiches Gesicht und äußerst gutmütige Erscheinung. Seine beiden Augen, vorstehend und bedeckt von dicken Lidern, schlossen sich halb, um die Menschenmasse zu betrachten. Gleichzeitig hob er die spitze Nase und verzog den eingefallenen Mund zum Lächeln. Den Bürgermeister erkannte er an seiner Schärpe und setzte ihm auseinander, dass der Präfekt nicht habe kommen können. Er wiederum sei Präfekturrat. Dann murmelte er noch ein paar Entschuldigungen. Tüvache antwortete mit Höflichkeiten, der andere erklärte sich beschämt, und so blieben sie stehen, Auge in Auge, und fast berührten sich ihre Stirnen. Ringsum die Mitglieder der Jury, der Gemeinderat, die Notabeln, die Nationalgarde und die Menge. Der Herr Präfekturrat drückte seinen kleinen schwarzen Dreispitz gegen die Brust, wiederholte seine Grüße, während Tüvache einen Buckel machte, ebenfalls lächelte, stotterte, nach Worten suchte, seine Treue zur Monarchie beteuerte und für die Ehre dankte, die man Yonville erwies. Hippolyte, der Stallbursche vom Gasthof, kam herbei, nahm die Zügel der Kutschpferde und auf seinem Klumpfuß hinkend führte er sie in die Hofeinfahrt des Lion d'Or, wo viele Bauern zusammenliefen, den Wagen zu bestaunen. Die Trommel schlug, die Haubitze donnerte und die Herren schritten nacheinander hinauf zur Tribüne und setzten sich in die Lehnstühle aus rotem Utrechter Plüsch, eine Leihgabe von Madame Tüvache. All diese Leute glichen einander. Ihre weichen, hellhäutigen Gesichter, von der Sonne leicht gebräunt, hatten die Farbe von süßem Cidre. Und ihre fülligen Backenbärte quollen aus großen, steifen Kragen, die zusammengehalten wurden von weißen Halsbinden mit ausladender Rosette. Alle Westen waren aus Samt mit Schalkragen. Alle Uhren hatten am Ende eines langen Bandes irgendein ovales Siegel aus Karneol. Und die beiden Hände stemmte man auf die Schenkel, spreizte sorgfältig den Zwickel der Hosen, deren nicht dekatiertes Tuch heller glänzte als das Leder der groben Stiefel. Die Damen der Gesellschaft hatten ihre Sitze weiter hinten, unter der Vorhalle, zwischen den Säulen. Die große Masse jedoch stand gegenüber oder saß auf Stühlen. Tatsächlich hatte Lestiboudois alle aufgereiht, die er von der Wiese herbeigeschafft hatte, und ständig lief er zur Kirche, um neue zu holen. Und er verursachte mit seinem Hin und Her ein solches Durcheinander, dass man die kleine Treppe zur Tribüne nur mit größter Mühe erreichte. »Ich finde ja«, sagte Monsieur Lheureux, sich an den Apotheker wendend, der gerade vorbeikam und zu seinem Platz wollte, »man hätte zwei venezianische Masten hier aufpflanzen sollen. Mit ein bisschen Strenge und Prunk als Neuheit, eine Augenweide wäre das gewesen.« »Sicher«, antwortete Homais. »Aber was wollen Sie? Der Bürgermeister hat alles auf seine Kappe genommen. Er hat nicht viel Geschmack, der arme Tüvache. Er ist sogar bar jeglichen Kunstverstands.« Indessen war Rodolphe mit Madame Bovary in den ersten Stock des Rathauses hinaufgegangen, in das Besprechungszimmer. Und da es leer war, hatte er erklärt, hier sei man gut aufgehoben und könne das Schauspiel in angenehmster Weise genießen. Er holte drei Schemel von dem ovalen Tisch unter der Büste des Monarchen, und nachdem er sie an eines der Fenster gestellt hatte, setzten sie sich nebeneinander. Unruhe entstand auf der Tribüne, es gab langes Geflüster, Verhandlungen. Schließlich erhob sich der Herr Präfekturrat. Man wusste inzwischen, dass er Lieuvin hieß, und sagte sich den Namen von Ohr zu Ohr in der Menge. Als er nun einige Blätter geordnet und sich vor die Nase gehalten hatte, um besser zu sehen, hob er an: »Meine Herren, es sei mir zunächst gestattet, bevor ich zum eigentlichen Gegenstand unserer heutigen Versammlung komme, und ich bin überzeugt, Sie alle werden dieses Gefühl mit mir teilen, es sei mir gestattet, sagte ich, die oberste Verwaltung, die Regierung, den Monarchen, meine Herren, unseren Herrscher zu würdigen, diesen innig geliebten König, dem kein Zweig des öffentlichen oder privaten Wohls gleichgültig ist und der mit so fester und zugleich so weiser Hand das Staatsschiff durch die unablässigen Gefahren eines stürmischen Meeres lenkt, denn er versteht es, dem Frieden wie auch dem Krieg Achtung zu verschaffen, der Industrie, dem Handel, der Landwirtschaft und den schönen Künsten.« »Ich sollte«, sagte Rodolphe, »ein wenig nach hinten rücken.« »Warum?« sagte Emma. Doch im selben Augenblick erscholl die Stimme des Präfekturrats mit grandioser Wucht. Er deklamierte: »Vorbei sind die Zeiten, meine Herren, da Zwietracht unter den Bürgern unsere öffentlichen Plätze mit Blut befleckte, da Grundbesitzer, Kaufleute, ja selbst Arbeiter, wenn sie abends in friedvollen Schlaf sanken, davor zitterten, jäh aufgeschreckt zu werden vom Sturmgeläut der Brandstifter, da umstürzlerische Sprüche keck die Grundfesten unterminierten.« »Man könnte mich«, erklärte Rodolphe, »von unten sehen. Dann müsste ich 14 Tage lang Ausreden erfinden. Und bei meinem schlechten Ruf...« »Oh, Sie verleumden sich selbst«, sagte Emma. »Nein, nein, er ist greulich, das schwöre ich Ihnen.« »Aber, meine Herren«, fuhr der Präfekturrat fort, »wenn ich aus meiner Erinnerung diese düsteren Bilder verjage und den Blick richte auf den gegenwärtigen Zustand unserer schönen Heimat, was sehe ich dann? Allseits blühen Handel und Handwerk, allseits schaffen neue Verkehrswege, gleich neuen Adern im Leib des Staates, neue Beziehungen. Unsere großen Gewerbebetriebe haben ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Die Religion, gefestigter denn je, ist allen Herzen hold. Unsere Häfen sind geschäftig, das Vertrauen erstarkt. Und endlich kann Frankreich atmen.« »Übrigens«, fügte Rodolphe hinzu, »vielleicht ist das aus gesellschaftlicher Sicht ganz richtig.« »Was meinen Sie?« fragte sie. »Na ja«, sagte er, »wissen Sie nicht, dass es zerquälte Seelen gibt? Sie brauchen abwechselnd Traum und Tat, reinste Leidenschaft, wildeste Sinnenlust, und so stürzt man sich in allerlei Verrücktheiten, Tollereien.« Darauf betrachtete sie ihn, wie man einen Reisenden anstaunt, der außergewöhnliche Länder erkundet hat, und seufzte: »Wir haben nicht einmal diese Zerstreuung, wir armen Frauen.« »Traurige Zerstreuung, das Glück findet man dabei nicht.« »Findet man es denn je?« fragte sie. »Ja, eines Tages begegnet man ihm«, antwortete er. »Und Sie alle haben das verstanden«, sagte der Präfekturrat. »Sie, die Landwirte und Arbeiter auf dem Feld, Sie, die friedlichen Pioniere eines zutiefst zivilisatorischen Werkes, Sie, die Männer des Fortschritts und der Moral, Sie haben verstanden«, sagte ich, »dass politische Unwetter noch furchtbarer sind, wahrhaftig, als der Aufruhr in den Lüften.« »Eines Tages begegnet man ihm«, wiederholte Rodolphe. Eines Tages, ganz plötzlich, und wenn man schon alles verloren gab. Auf einmal öffnen sich Horizonte. Es ist, als riefe eine Stimme, da, jetzt. Sie spüren das Verlangen dieser Person, das eigene Leben anzuvertrauen, ihr alles zu schenken, alles zu opfern. Man erklärt nichts, man errät einander, man kennt sich aus Träumen. Und er blickte sie an. Endlich ist er da, der Schatz, nach dem man gesucht hat, hier vor einem. Er glitzert, er funkelt. Indes man zweifelt noch, wagt nicht zu glauben. Man ist wie geblendet, als träte man aus Finsternis hinaus in das Licht. Und während er die letzten Worte sprach, fügte Rodolphe die Pantomime zu seinem Satz. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht wie von einem Taumel ergriffen. Dann ließ er sie auf Emmas Hand sinken. Sie zog ihre zurück. Der Präfekturrat las immer noch. Und wen sollte das wundern, meine Herren? Nur denjenigen, der so verblendet ist, so befangen, ich scheue mich nicht, es zu sagen, so befangen in den Vorurteilen einer anderen Zeit, dass er die Gesinnung der Landbevölkerung weiterhin verkennt. Wo finden Sie mehr Patriotismus als auf dem Lande, mehr Aufopferung für das Gemeinwesen, mit einem Wort mehr Intelligenz? Und darunter verstehe ich nicht, meine Herren, jene oberflächliche Intelligenz, den eitlen Schmuck der Müßiggänger, sondern vielmehr jene tiefe und maßvolle Intelligenz, die vor allen Dingen bestrebt ist, nützliche Ziele zu verfolgen und damit beiträgt zum Wohl jedes Einzelnen, zur Verbesserung im Gesamten und zur Festigung der Staaten, Frucht der Achtung vor den Gesetzen und Erfüllung der Pflichten. »Ach, schon wieder«, sagte Rodolphe, »immer die Pflichten, sie öden mich an mit diesen Wörtern. Nichts als ein Haufen alter Esel in Flanellwesten und Betschwestern mit Fußwärmern und Rosenkränzen, die uns von früh bis spät in die Ohren singen. Die Pflicht, zum Teufel. Pflicht heißt das große Empfinden, das schöne Lieben und heißt nicht alle Normen der Gesellschaft hinnehmen, mitsamt allen Schändlichkeiten, die sie uns aufzwingt. Und doch, hielt Madame Bovary entgegen. Nein, nein, warum gegen die Leidenschaften wettern? Sind sie nicht das einzig Schöne auf Erden, Quelle des Heldentums, der Begeisterung, der Poesie, der Musik, der Künste, schlichtweg von allem? Aber man muss sich doch, sagte Emma, ein wenig an die öffentliche Meinung halten und ihrer Moral gehorchen. Ja, aber es gibt deren zwei, erwiderte er. Die kleine, die überkommene, die der Menschen. Sie ändert sich ständig und zetert so laut, zappelt ganz unten, spießig wie diese Versammlung von Trotteln da vor ihren Augen. Aber die andere, die ewige, sie ist um uns und über uns wie die Landschaft, die uns umgibt und der blaue Himmel, der über uns strahlt. Monsieur Lieuvin hatte sich eben mit seinem Taschentuch den Mund gewischt. Er hob wieder an. »Und wozu sollte ich Ihnen hier, meine Herren, den Nutzen der Landwirtschaft auseinandersetzen? Wer stillt denn unsere Bedürfnisse? Wer sorgt für unser Auskommen? Ist es nicht der Landwirt? Der Landwirt, meine Herren, der mit emsiger Hand die fruchtbaren Furchen unserer Äcker besät und das Korn gedeihen lässt, welches zermahlen, mit Hilfe wohldurchdachter Gerätschaft zu Pulver verarbeitet wird, herausrieselt unter dem Namen Mehl und hernach in die Städte befördert, alsbald anlangt beim Bäcker, der ein Nahrungsmittel daraus bereitet, für arm wie reich. Ist es nicht wiederum der Landwirt, der für unsere Kleider seine üppigen Herden Fett ansetzen lässt auf den Weiden? Denn wie sollten wir uns kleiden, denn wie sollten wir uns ernähren ohne den Landwirt? Und ist es überhaupt nötig, meine Herren, Beispiele von so weit herzuholen? Wer hat nicht ein ums andere Mal nachgegrübelt über die große Bedeutung jenes anspruchslosen Tiers, Zierde unserer Höfe, das ein weiches Kissen liefert für unsere Nachtlager, sein köstliches Fleisch für unsere Tische und obendrein seine Eier? Doch es würde kein Ende nehmen, wollte ich nacheinander die verschiedenen Erzeugnisse aufzählen, mit denen eine wohlbestellte Erde einer generösen Mutter gleich ihre Kinder versorgt. Hier ist es der Rebstock, anderswo sind es die Apfelbäume für den Cidre, dort der Raps, ein Stück weiter der Käse und der Flachs. Meine Herren, vergessen Sie mir nicht den Flachs, der in den vergangenen Jahren eine beachtliche Entwicklung erfahren hat und auf den ich in ganz besonderer Weise Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte. Er brauchte gar nichts zu lenken, denn alle Münder der Menschenmasse standen weit offen, als wollten sie seine Worte trinken. Tüvache neben ihm lauschte mit aufgerissenen Augen. Monsieur de Roseret schloss von Zeit zu Zeit sachte die Lider, und ein Stück weiter hielt der Apotheker mit seinem Sohn Napoleon zwischen den Beinen die gewölbte Hand hinters Ohr, damit ihm ja keine Silbe entging. Die übrigen Mitglieder der Jury wiegten bedächtig das Kinn auf ihren Westen als Zeichen der Zustimmung. Die Feuerwehrmänner am Fuß der Tribüne stützten sich auf ihre Bajonette, und Binet verharrte reglos, Ellbogen nach außen gewinkelt, Säbelspitze in der Luft. Er hörte, vielleicht auch sehen konnte er nichts. Das Visier seines Helms rutschte ihm bis auf die Nase. Sein Leutnant, der jüngste Sohn des Herrn Tüvache, übertrumpfte ihn freilich. Er trug ein Ungetüm, das auf seinem Kopf schwankte und den Zipfel eines Baumwolltuchs hervorschauen ließ. Er lächelte darunter mit kindlicher Sanftmut, und auf seinem blassen Gesichtchen, über das Schweißtropfen kullerten, lag ein Ausdruck von Lust, Erschöpfung und Schläfrigkeit.